Kundgabe 5351. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.4.1952. Entfesseln geistiger Kräfte. Eruptionen. Erlösungsabschnitt. Es sind ungeahnte Kräfte tätig zur Herstellung der alten Ordnung, die am Ende einer Erlösungsperiode so gestört ist, dass die Aufwärtsentwicklung des Geistigen völlig in Frage gestellt ist. Es muss wieder der Zustand geschaffen werden, in dem alles in der Form Gebundene zur Höhe strebt. Und dieser Zustand macht eine völlige Umgestaltung dessen nötig, was bisher das Geistige barg. Die alten Schöpfungen müssen aufgelöst werden und durch neue ersetzt, die wieder in göttlicher Ordnung, nach göttlichem Willen genützt werden und so nach auch ihre Aufgabe erfüllen, dem Geistigen zum Ausreifen zu dienen. Es sind schon viele Kräfte am Werk, die große bevorstehende Aktion einzuleiten. Denn alles geht nach göttlicher Ordnung vor sich, auch die Auflösung und Umgestaltung der alten Erdoberfläche. Geistige Wesen voller Macht und Kraft geben dem noch in der festesten Materie gebundenen Geistigen von Zeit zu Zeit Freiheit. Sie lösen Fesseln, die das Geistige selbst niemals sprengen könnte, und machen diesem gewissermaßen den Weg frei nach oben. Es darf sich wandeln in seiner Außenform, die nun schon leichter auflösbar wird, so dass nun die Aufwärtsentwicklung für das Geistige beginnen kann, das endlos lange Zeiten gebunden war und endlich in seinem Widerstand gegen Gott nachgelassen hat. Überall, wo Eruptionen stattfinden, geht ein solcher Kraftentfaltungsprozess der Lichtwesen vor sich. Sie lockern Fesseln, wo nach Gottes Willen dieses an der Zeit ist. Diese Kräfte geben Freiheit und binden gleichzeitig, weil das gänzlich Freigelassene in seinem Tätigkeitsdrang alles zerstören würde und nach weisem Ermessen Gottes nur Teilzerstörungen sein dürfen, solange noch nicht das letzte Auflösungswerk stattfindet, wo alles umgestaltet wird durch Gottes Willen. Vorerst aber werden nur dort sichtliche Zerstörungen sein, wo den Menschen auf der Erde ein Zeichen gegeben werden soll von göttlicher Macht und Kraft. Vorerst sollen gleichzeitig diese Eruptionen, Mahn- und Warnrufe Gottes für die lebenden Menschen bedeuten, auf dass sie sich ernstlich ihrer eigenen Lebensaufgabe bewusst werden und zur Höhe streben. Doch in immer kürzeren Phasen folgen solche Kraftäußerungen der geistigen Welt, bis ein großer göttlicher Eingriff so gewaltige Veränderungen hervorruft, dass jeder Mensch nun erkennen sollte den, der Herr ist, über Himmel und Erde, über Leben und Tod. Und dann ist nur noch eine kurze Zeit, bis sich ein Zerstörungswerk vollzieht, das nicht mehr in seiner Endauswirkung verfolgt werden kann von der Menschheit, nur von denen, die Gott zu sich holt, weil sie an ihn glauben und ihn lieben, weil sie ihre Erdenaufgabe erkannten und ihr gerecht zu werden suchten. Und dann beginnt ein neuer Erlösungsabschnitt, denn unsagbar viel Geistiges hat nun den Weg der Aufwärtsentwicklung beschritten. Die alte Ordnung ist wiederhergestellt und für lange Zeit ist Friede auf dieser Erde, bis einmal wieder der Satan Einfluss gewinnt und wieder seine Macht gebrauchet, weil die Menschen selbst sie ihm einräumen. Doch lange Zeit vergeht in Seligkeit und Frieden, und zahllose geistige Wesenheiten erreichen ihr Ziel, frei zu werden von jeglicher Materie und einzugehen in das geistige Reich, wo ewig Licht ist und Seligkeit. Amen.